ARD. Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 6. Ende 1788 bis Mai 1789. Die Generalstände können von mir aus tun, was sie wollen. Hauptsache, ich bin dabei, wenn sie sich mit der Freiheit des Individuums befassen und kann für ein Gesetz stimmen, das sicherstellt, dass ich nicht auf mein Landgut in Villers-Cotterêts geschickt werden kann, wenn ich lieber in meinem Schloss Rancy schlafen möchte. Louis-Philippe II, Joseph de Bourbon, der Duc d'Orléans, ist 40 Jahre alt. Angeblich ist er einer der reichsten Männer Europas. Das Geschlecht der Orléans ist der jüngere Zweig der königlichen Familie und seine Prinzen sind nur selten einer Meinung mit ihren älteren Vettern. Herzog Philippe stimmt mit König Louis in nichts, aber auch in gar nichts überein. Meine Briefe werden geöffnet und ich werde von Polizisten und von den Spionen seiner Majestät verfolgt. Von der Clique der Königin werde ich permanent verleumdet und diffamiert. Man will mich lächerlich machen. Unter den Frauen in seinem Leben ragt eine heraus und es ist nicht die Herzogin. Félicité de Genlis ist 1772 seine Mätresse geworden. Sie haben eine gemeinsame Tochter, Pamela, ein schönes, talentiertes Kind, das sie als Waise ausgeben. Félicité hat natürlich einen Gatten, Charles-Alexis Brûlard de Sillery, Graf von Genlis. Einen gut aussehenden ehemaligen Marineoffizier, der sich militärisch hervorgetan hat. Er steht Philippe nahe, gehört dessen gut gedrillter kleiner Armee von Strippenziehern, Hintermännern und Trabanten an. Félicité ist Anfang 40. Intim ist sie mit dem Herzog nicht mehr, doch sie wählt seine Mätressen für ihn aus und weist sie ein. Der Herzog möchte ein Mann des Volkes sein, insbesondere des Volkes von Paris. Er hält im Herzen der Stadt Hof, im Palais Royal. Den Palastgarten hat er der Öffentlichkeit übergeben, die Gebäude als Läden, Bordelle, Kaffeehäuser und Casinos verpachtet. Und so sitzt Philippe im Epizentrum der Unzucht, des Klatsches, des Taschendiebstahls und der Straßenkämpfe. Ach, der gute Herzog Philippe, der Vater seines Volkes. Nur, dass das bisher keiner ruft. So weit sind wir noch nicht. Paris, im Haus Duplessis. Auch wenn die Zensur abgeschafft ist, gibt es doch noch empörende Sanktionen. Camille hat uns heute sein erstes Pamphlet gebracht, säuberlich in Papier gebunden und ein zweites in Manuskriptform. Lucilles Finger liebkosen es, das Papier, die Tinte, die Heftung. Unseren Tagen sollte es vorbehalten sein, die Rückkehr der Freiheit nach Frankreich zu erleben. Seit 4 Jahrzehnten unterhöhlt nun die Philosophie die Grundfesten des Despotismus. Und so wie Rom schon vor Caesar unfrei war, versklavt durch seine Laster, war Frankreich schon vor Necker mündig, befreit durch seinen Intellekt. Mit jedem Tag, der vergeht, greift der Patriotismus weiter um sich. Mit der verzehrenden Geschwindigkeit eines gewaltigen Brandes. Die Jungen fangen Feuer. Die Alten trauen erstmal nicht mehr der Vergangenheit nach. Jetzt schämen sie sich ihrer. Gegen Ende des Jahres 1788 beruft Philippe Duc d'Orléans einen neuen Privatsekretär. Es handelt sich um einen 47 Jahre alten Armeeoffizier namens Pierre-Ambroise-François Chauderlot de Laclos. Ein großer, knochiger Mann mit gut geschnittenem Gesicht und kalten blauen Augen. Er ist mit 18 in die Armee eingetreten, aber nie im Feld gewesen. Sein erster Roman, Gefährliche Liebschaften, erschien 1782 in Paris und war wegen seiner Freizügigkeit ein Skandal. Die erste Auflage war innerhalb von Tagen vergriffen. Würdige Damen und Bischöfe brachten ihre Empörung zum Ausdruck. Ein schwarz gebundenes Exemplar wurde für die Privatbibliothek der Königin geordert. Sprechen Sie nur heraus damit, Laclos. Wenn Sie sich die unruhigen Zeiten zunutze machen wollen, brauchen Sie ein Apparat, eine Machtbasis. Männer müssen in ihren Dienst verpflichtet, ihre Vergangenheit durchleuchtet und ihre Zukunft vorausgeplant werden. Geld muss den Besitzer wechseln. Letzteres sollte kein Problem sein. Und wie gehen wir vor? Ich knüpfe Kontakte zu Literaten, die bei der Polizei aktenkundig sind. Ich durchforste die Seiten der Flugschriften, die in der Pariser Tagespresse erscheinen. Ich suche nach Autoren, die sich kühner und freimütiger äußern als der Rest. Ja. Auf diese gehe ich zu. Im Dezember 1788 verkauft der Herzog die Bestände seiner prachtvollen Kunstgalerie im Palais Royal. Der Erlös kommt den Armen zugute. Wie die Zeitungen verkünden, sollen täglich 1000 Pfund Brot verteilt werden. Der Herzog übernimmt die Entbindungskosten mittelloser Frauen. Selbst wenn die Kinder nicht von ihm sind, setzen Spötter hinzu. Er verzichtet auf seinen Ländereien, auf die Getreideabgaben seiner Pächter und hebt die Jagdgesetze auf. Naja, so kalt wie jetzt war es seit Menschengedenken nicht. Der Fluss ist bis zum Grund gefroren. Unter den Brücken warten die Notleidenden auf den Tod. Diese Menschen haben ihre armseligen Unterkünfte, ihre Hütten und Höhlen verlassen, haben den steinharten, schneeverkrusteten Äckern den Rücken gekehrt und sich ohne Abschied auf den Weg gemacht. Nach 2 Tagen gehen sie schweigend. Aus dem Marsch ist ein sich vorwärts schleppen geworden. Alte Frauen können morgens nur mühsam geweckt werden. Nicht selten haben sie über Nacht den Verstand verloren. Kleine Kinder werden vor Hoftüren ausgesetzt. Manche sterben, manche werden von gütigen Seelen aufgenommen und wachsen unter anderem Namen auf. Diejenigen, die Paris halbwegs bei Kräften erreichen, tun sich nach Arbeit um. Für Auswärtige gibt es hier nichts, sagt man ihnen. Es werden ja schon unsere eigenen Männer entlassen. Weil der Fluss zugefroren ist, gelangen keine Waren in die Stadt. Ein Pamphlet des Abbé Seyès macht die Runde. Der Plan dieser Schrift ist ganz einfach. Wir haben uns 3 Fragen vorzulegen. Erstens, was ist der 3. Stand? Alles. Zweitens, was ist er bis jetzt in der staatlichen Ordnung gewesen? Nichts. Drittens, was verlangt er? Etwas darin zu werden. Du willst zu den Wahlen nach Hause, Camille? Wie kannst du mir das antun? Stell dich nicht so an, Fabre. Was wird aus unserem großen Roman? Der Roman. Wenn ich zurückkomme, müssen wir unser Dasein vielleicht nicht mehr mit Pornografie fristen. Dann haben wir andere Einkommensquellen. Die Picardie wird mich zum Abgeordneten in die Generalstände wählen. In seinen ruhigeren Momenten spricht Camille von friedlichen Reformen, bekennt sich zu einer republikanischen Gesinnung, schiebt aber nach, dass er nichts gegen König Louis habe, dass er ihn für einen anständigen Menschen hält. Ich kenne dich, Camille. Du willst Gewalt. Du findest Geschmack daran. Camille geht zu Claude Duplessis und eröffnet ihm, dass sein Auskommen gesichert ist. Selbst wenn mich die Picardie nicht als Abgeordneten entsendet, werden sie ganz gewiss meinen Vater schicken. Ich weiß nicht, was Ihr Vater für ein Mensch ist. Aber wenn er einen Funken Verstand hat, dann verleugnet er Sie, solange er in Versailles ist, um nicht durch Sie kompromittiert zu werden. Camille klappert die Verleger ab, von denen er sich etwas erhofft. Aufrührerische Literatur ist gefragt. Aber niemand kann es sich leisten, dass seine Pressen beschlagnahmt und seine Arbeiter abgeführt werden. Ganz einfach. Wenn ich das hier drucke, wandere ich ins Gefängnis, Maître de Moulin. Können Sie es nicht abschwächen? Nein. Er schüttelt den Kopf. Er hat sich das Haar wachsen lassen. Bei jedem Kopfschütteln fliegen die dunklen Wellen theatralisch hin und her. Ein Effekt, der ihm zusagt. Kein Wunder, dass er Kopfschmerzen hat. Was macht Ihr schlüpfriger Roman mit Monsieur Fabre? Kann es sein, dass Sie nicht mit dem Herzen dabei sind? 5. März 1789. Wahlversammlung des 3. Standes in Guise in der Picardie. Vater, bitte. Sprich für mich, bitte. Du meinst, ich soll zu deinen Gunsten verzichten? Niemals. Weil ich bekanntlich labil und rücksichtslos und der übelsten Verbrechen fähig bin? Es ist etwas über eine Beziehung bekannt geworden, die du zu einem Kollegen gehabt haben sollst, auf den ich immer das große Stücke... Jahre her. Perrin, Er war berüchtigt dafür. Willst du mir weismachen? Ich war noch ein Kind. Mein Freund Perrin, ein Familienvater, mit dem ich seit 35 Jahren bekannt bin. Ein Mann von höchstem Ansehen beim Registergericht und ein führender Freimaurer. Behauptest du, dieser Mann hätte dich zu sich ins Bett gezerrt? Ja. Blödsinn! Komm jetzt, bevor sie ohne uns anfangen. Die Versammlung wählt Maître Jean-Benoît Nicolas Desmoulins zu ihrem Abgeordneten für die Generalstände in Versailles. Am nächsten Morgen klagt Maître Desmoulins über Schmerzen. Der Arzt wird gerufen. Es wäre schierer Wahnsinn, mit zwei solchen Nieren nach Versailles reisen zu wollen. Abgesehen davon... Ja, was wollten Sie sagen? Was in Versailles passiert, wird bei Ihnen viel eher zum Herzinfarkt führen, als alles, was Ihr Sohn je angestellt hat. Unten im Salon warten die de Vieffwies und sämtliche Wahlbeauftragten. Schickt mich! Jean-Louis de Vieffwy, Advokat, Parlamentsabgeordneter, fasst ihn durch sein Pince-Nez ins Auge. Camille, dich würden wir nicht einmal zum Markt schicken, um einen Salatkopf zu holen. In Arras schreibt Maximilien de Robespierre einen Brief. Mein lieber Camille, ich hoffe, es überrascht dich nicht allzu sehr zu hören, dass ich auf dem Weg nach Versailles bin. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue. Ich wurde als einer der 8 Abgeordneten des 3. Standes für Artois gewählt. In Paris am 1. April geht Danton zur Wahl in die Cordelierkirche. Mit ihm geht der Metzgermeister Legendre, ein großer, ungeschlachter Mann ohne jede Schulbildung. Ich habe mir dazu einen neuen Rock machen lassen. Im Café die Foire. Also jemand wie du, Pfarrer. Jemand wie ich kann es sich nicht leisten zu kandidieren. Sie zahlen den Abgeordneten eine Aufwandsvergütung von nur 18 Francs pro Sitzungsperiode. Und ich besitze keine Stimme, weil ich nicht genug Steuern bezahle. Warum können wir nicht das gleiche Wahlrecht haben wie die Provinzen? Ich sage euch, was der Grund ist. Sie sehen Paris als einen Hort der Gefahren. Sie haben Angst vor dem, was passieren würde, wenn wir alle wählen dürfen. Und was erst passieren würde, wenn Frauen wählen dürfen. Louise Robert steht Arm in Arm mit François, ihrem Mann. Sie ist geschminkt und das Kleid, das sie trägt, stammt aus besseren Tagen. Die Roberts sind noch nicht lange verheiratet, fürchterlich verliebt ineinander und fürchterlich arm. Er ist 26, ein Rechtsgelehrter. Louise, geborene Mademoiselle de Keralliot, ist aufgewachsen in Arras und war dort erstes weibliches Mitglied der Akademie. Ihr Vater hat die Heirat verboten, aber sie hat sich über das Verbot hinweggesetzt. Das bedeutet für das Paar nicht nur Mittellosigkeit, sondern auch das Ende von François' Juristenkarriere. Und so haben sie einen Laden in der Rue Condé gemietet und dort eine Kolonialwarenhandlung aufgemacht. Maître Danton findet, Frauen haben eine Menge zur Politik beizutragen, nicht wahr? Stimmt nicht. Am Nachmittag erscheint ein Überraschungsgast, Hérault de Séchelles. Waren Sie heute im Palais Royal? Nein. Ich höre, dort gab es Unruhen. So ist's recht, halte ich schön aus allem raus. Dann haben Sie auch Camille nicht gesehen. Camille ist in Guise. Nein, er ist wieder hier. Ich habe ihn gestern in Gesellschaft dieses wandelnden Ungezieferherz Jean-Paul Marat getroffen. Marat? Sie kennen den Doktor nicht. Nicht schade drum. Der Mann hat ein Vorstrafenregister in halb Europa. Aber das spricht doch nicht gegen ihn. Aber er hat eine lange Geschichte als, ja, als Betrüger. Er war der Arzt der Leibgarde des Grafen von Artois und angeblich hatte er eine Marquise zur Geliebten. Was Sie ihm natürlich nicht glauben können. Hören Sie, für meine Geburt kann ich nichts. Ich versuche ja schon Abbitte zu leisten. Soll ich es vielleicht machen wie Mademoiselle de Keralliot und einen Laden eröffnen? Oder bei Ihrem Metzger den Boden schrubben? Danton, Sie müssen etwas gegen Camille unternehmen, und zwar schnell. Hören Sie. Überall im Palais Royal stehen die Leute auf Stühlen und halten Brandreden. Was? Ich weiß nicht, ob er jetzt dort ist, aber er war gestern da und vorgestern auch. Camille hält Reden? Die Gärten des Palais Royal sind brechend voll. Camille steht auf einem Stuhl, sein Haar fliegt im leichten Windzug. Er hält ein Blatt Papier in der Hand, von dem er abliest. Vom Fenster über einem Juwelierladen blickt Laclos, der Mann des Herzogs, gelassen auf das Treiben hinab. Von Zeit zu Zeit nippt er an einem Glas Wasser oder macht sich eine Notiz für seine Akten. Der Beste. Bisher. Als Camille an diesem Abend von Fabre weggeht, fangen zwei Herren ihn ab und ersuchen ihn höflich, sie zum Herzog von Orléans zu begleiten. Ein Wagen wartet bereits, unterwegs spricht niemand ein Wort. Es ist nicht der Herzog, der ihn erwartet. Es ist Laclos. Erzählen Sie mir etwas über sich. Erzählen Sie mir, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, als Sie heute im Palais Royal auf den Stuhl gestiegen sind. Sie haben Geldsorgen, Dumoulin, nehme ich an? Davon können wir Sie befreien. Als Laclos mit seinen Fragen durch ist, kehren auf ein verstecktes Signal von ihm die beiden schweigsamen Herren zurück. Und der Ablauf wiederholt sich in umgekehrter Reihenfolge. Der Wagen steht schon vor der Tür. Laclos lässt das Abendessen ausfallen, begibt sich wieder an seinen Schreibtisch und schreibt in sein Tagebuch: Dem Herzog ist gut gedient mit Publikumslieblingen, mit exaltierten Flegeln wie Camille Desmoulins. Am Abend des 22. April, einem Mittwoch, mag Dantons einjähriger Sohn François nicht essen, stößt den Löffel weg, liegt matt und wimmernd in seinem Bettchen. Gabrielle holt ihn herüber ins Elternbett und dort schläft er. Aber als es hell wird, spürt sie seine Stirn an ihrer Wange, trocken und brennend heiß. Das Hausmädchen läuft zu Dr. Souberbielle. Immer noch appetitlos? Halb so schlimm. Schauen Sie zu, dass Sie sich etwas ausruhen, meine Liebe. Gabrielle wacht neben seinem Bettchen. Der 5-Uhr-Schlag reißt sie aus wirren Träumen. Sie steht auf, elend und kalt, greift haltsuchend nach dem Gitter des Bettchens. Der Kleine liegt auf dem Bauch, reglos. Sie muss nicht hinfassen, um zu wissen, dass er tot ist. An der Kreuzung Rue Montreuil, Faubourg Saint-Antoine, steht ein riesiges Bauwerk, das bei den Anwohnern Titanville heißt. Im Obergeschoss liegen die angeblich kostspieligst ausgestatteten Privaträume von Monsieur Ravillon. Unter der Erde erstrecken sich gewaltige Keller, in deren dunkel erlesene Jahrgangsweine reifen. Zu ebener Erde befindet sich die Quelle von Monsieur Ravillons Wohlstand, eine Tapetenfabrik mit 350 Angestellten. Es ist also nur natürlich, dass Monsieur Ravillon für die Generalstände kandidiert. Nein, der Brotpreis ist zu hoch. Wenn der Brotpreis gesenkt würde, könnten auch die Löhne gesenkt werden. Und das würde die Fabrikwaren billiger machen. Denn wo soll es andernfalls hinführen? Preise hoch, Löhne hoch, Preise hoch, Löhne hoch. So. Die Leute in Türnähe geben das Gesagte fetzenweise an die Nichtwahlberechtigten weiter, die sich draußen in der Gasse drängen. Ein Punkt in Monsieur Réveillons Programm stößt auf öffentliches Interesse. Der Vorschlag, die Löhne zu senken. Er treibt das ganze Viertel auf die Straße. Sie tragen einen Galgen. An ihm baumelt eine augenlose Strohpuppe, der man ein paar alte Kleider übergezogen und den Namen Réveillon mit Kreide auf die Brust gemalt hat. Die Puppe wird auf der Place de Grève hingerichtet. Am Montag auf der Rue Saint-Antoine schwillt die Menge an und auch von Saint-Marcel kommt wieder Verstärkung. Als der Zug das Seine-Ufer entlang marschiert, schließen sich ihm die Stauer an, die Arbeiter auf den Holzstößen, die Obdachlosen, die unter den Brücken schlafen, die Arbeiter der königlichen Glasfabrik lassen ihr Werkzeug fallen und strömen auf die Straße hinaus. 200 Gardisten werden abgestellt. Auf der Höhe von Titanville spitzt die Situation sich zu. Reiterei und Infanterie erscheint. Befehle werden erteilt. Dann das jähe, bestürzende Krachen einer Gewehrsäule. Platzpatronen. Aber ehe irgendjemand das begreift, wird schon ein Infanterist von einem Dachziegel gestreift, der von oben herabfliegt. Die Randalierer haben die Dächer der Rue Montreuil gestürmt, wo sie die Schieferplatten unter ihren Füßen herausreißen. Die Soldaten weichen vor dem Geschosshagel zurück, über die Leiber der zu Boden gegangenen stolpern, die Hände schützend vor Gesichter und Köpfe erhoben, von denen das Blut läuft. Sie eröffnen das Feuer. Es ist 6:30 Uhr abends. Bis 8 sind frische Truppen eingetroffen. Der Mob wird zurückgedrängt. 9 rückt die Kavallerie in voller Stärke an. Die Schweizer Garde kommt mit 8 Kanonen. Der Tag ist zu Ende. 300 Leichen verstopfen die Straßen. Bis zum Tag des Begräbnisses setzt Gabrielle keinen Fuß vor die Tür. In ihrem Schlafzimmer eingeschlossen betet sie für die kleine Seele. Die Religion hat keinen Trost mehr für mich. Nach dem Begräbnis kommen Gabrielles Eltern mit zu ihnen nach Hause. Du musst nach vorn blicken, Gabriella. Du kannst leicht noch 10 Kinder bekommen. Und du kommst jetzt mit mir mit, Jean-Jacques. Das Leben muss schließlich weitergehen. Ja. Jean-Jacques steht widerwillig auf. Er und sein Schwiegervater setzen ihre Hüte auf und gehen durch die lärmenden, überfüllten Straßen zum Palais Royal und ins Café du Foix. Ah, Jean-Jacques, wo hast du gesteckt? Was sagst du zur Réveillon? Ich sag Ihnen, was ich dazu sage. Réveillon ist der beste Dienstherr in der Stadt. Er hat seine Leute den ganzen letzten Winter durchbezahlt. Ach, und deshalb halten Sie ihn für einen Menschenfreund? Entschuldigt mich, ich muss mit Brissot sprechen. Brissot dreht sich um, streckt Camille die Hand hin. Camille, ich gründe eine Zeitung. Er ist ein dünnes Männchen, mager und verhuscht. Nach Paris seine schmalen Schultern fast bis zur Buckligkeit gebeugt. Aber was macht das? Ich habe schon früher in der Bastille gesessen. Kränklichkeit und Armut lassen ihn älter aussehen als seine 35. Aber heute strahlen sein fahles Gesicht und die trüben Augen so hoffnungsfroh wie ein Kind am ersten Schultag. Hat einen solchen Fortschritt auch nur annähernd für möglich gehalten? Sie nennen 300 Tote einen Fortschritt? Man wird ein paar Leute aufknüpfen, das ist alles. Und warum? Weil niemand zu hinterfragen wagt, was passiert ist. Nicht Louis, nicht Necker, auch nicht der Herzog selbst. Der bestimmt. Dabei wissen wir doch alle, dass Réveillons wahres Verbrechen darin besteht, gegen einen Kandidaten angetreten zu sein, den der Herzog von Orléans im Amt sehen wollte. Man hätte es wissen müssen. Es war geplant, ja, es sind Leute gekauft worden. Aber doch nicht 10.000. Nicht einmal der Herzog könnte 10.000 Mann kaufen. Das Volk hat aus eigenem Antrieb gehandelt. Aber das Volk braucht Anleitung. Wir wollen keine Anarchie. Mich schaudert in der Gegenwart einiger der Subjekte, derer wir uns bedienen müssen. Aber was stört Sie, Brissot? Haben Sie Angst vor dem Volk? Ich bin eins mit dem Volk. Mit seiner reinen, erhabenen Seele. Papalapap, Sie schauen herab auf das Volk, weil es aus dem Maul stinkt und kein Griechisch kann. Sie, Camille, Sie, der Sie sich vom Herzog Geld zahlen lassen, Sie geben vor uns offen zu, dass Réveillon benutzt worden ist? Ach, wer fragt noch nach Réveillon? Es geht nicht mehr um die Wahrheit. Es geht einzig und allein darum, was das Volk auf der Straße denkt. Ich bin, weiß Gott, kein Freund des jetzigen Systems. Aber mir graut bei der Vorstellung, was passieren wird, wenn die Durchführung von Reformen in die Hände von ihresgleichen fällt. Reformen? Wer redet hier von Reformen? Die Stadt wird diesen Sommer in die Luft fliegen. Mir ist Elend zumute. Ich sollte Camille beiseite nehmen und ihm von meinem Sohn erzählen. Das würde ihm den Mund stopfen. Aber er wirkt so glücklich bei der Planung des bevorstehenden Blutbads. Wer bin ich, dass ich ihm den Spaß verderbe? Haben Sie das geschrieben? Tütsch, Mirabeaus Kammerdiener, der weniger einem Kammerdiener gleicht als einem Leibwächter, hält ein Exemplar von Camilles erstem Pamphlet in der Hand. Ja. Mein Name steht auf dem Deckblatt. Bereits jetzt um 8 ist Mirabeaus Vorzimmer überfüllt. Ganz Versailles will eine Audienz bei ihm, ganz Paris. 3 Herren der Genfer Exilregierung sitzen da, ganz in calvinistisches Schwarz gekleidet. Brissot flüstert mit dem Abgeordneten Pétion aus Chartres. Etwas abseits steht der Sekretär des Duc d'Orléans, Laclos, und starrt finster vor sich hin. Kommen Sie. Der Comte de Mirabeau ist in ein karmesinrotes Seidennegligé antiken Zuschnitts gehüllt. Ein Faltenwurf wie von der Hand eines Bildhauers. Sein unrasiertes Gesicht glitzert schweißig, es ist pockenvernarbt und hat die Farbe von Fensterkitt. Ah, hab ich meinen Philosophen endlich. Comte? Ich plane schon länger, Ihnen an einem öffentlichen Ort aufzulauern und Sie herbringen zu lassen. Dummerweise vergeude ich meine Zeit im Moment damit, darauf zu warten, dass der König nach mir schickt. Er sollte nach Ihnen schicken, Monsieur. Aha. Sind Sie ein Anhänger von mir? Ich hatte die Ehre, auf Ihren Postulaten aufzubauen. Hübsch formuliert. Ich habe ein Herz für Speichelecker, Maître Desmoulins. Ich mag Ihren Schreibstil, Maître Desmoulins. So viel Passion, so viel Herzblut. Ach, wissen Sie, mit Herzblut wollte ich gar nicht schreiben. Ich wollte staatsmännisch klingen. Überlassen Sie das lieber den Älteren. Schaffen Sie sowas nochmal? Das? Ja, natürlich. Das ja? Das ist für mich wie atmen. Atmen? Ja, Wie sprechen, sage ich lieber nicht. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Ja, wie lange haben Sie dieses Stottern schon? Seit meinem 8. Lebensjahr. Seit ich zum ersten Mal von zu Hause fort war. Hat die Trennung von Ihren Lieben Sie so aus der Bahn geworfen? Ach, das weiß ich heute nicht mehr. Ich nehme es an. Es sei denn, ich wollte damit meine Erleichterung zum Ausdruck bringen. Ah, so ein Zuhause also. Ich bin vertraut mit jeder Spieler familiäre Probleme. Von Wutanfällen am Frühstückstisch bis hin zu den Folgen des Inzests. Was ist Ihr Vater? Richter. Richter. Mhm. Ich bin eine große Enttäuschung für ihn, fürchte ich. Wo sind Sie zur Schule gegangen? Louis Le Grand. In Louis Le Grand war doch auch de Sade. Ich hatte einmal das Pech, mit de Sade in einer Zelle zu sitzen. Ich sagte zu ihm, Monsieur, mit Ihnen will ich nichts zu tun haben. Sie zerhacken Frauen in kleine Stücke. Aber ich schweife ab. Vergeben Sie mir. Monsieur, warum ich mich mit Ihnen abgebe? Mhm. Nun, meinen Sie, ich habe Lust, Ihr kleines Talent dem Schurkenpack des Herzogs zu überlassen? Ich habe Genies in meinem Sold. Ich nenne sie meine Sklaven und ich möchte, dass alle glücklich und zufrieden sind auf meiner Plantage. Sie wissen selbstredend, woran Sie bei mir sind? Mit einer fließenden Bewegung erhebt sich der Comte, sein Negligé wallt. Er legt Camille den Arm um die Schulter und zieht ihn an das Sonnenlicht, das zum Fenster hereinströmt. Sie sollten wissen, die liebste Gesellschaft sind mir Männer mit einer verwickelten, schmutzigen Vergangenheit. In Ihrer Gegenwart kann ich mich entspannen. Und Sie, Camille, mit Ihren Impulsen und Emotionen, die Sie im Palais Royal feilbieten wie vergiftete Bouquets. Er berührt mein Haar. Und mit diesem interessanten, nur ganz schwachen, aber doch wahrnehmbaren Hauch von sexueller Ambivalenz. Sezieren Sie alle Leute so? Was mir an Ihnen so gefällt, ist, dass Sie nie etwas abstreiten. Es ist ein handschriftlicher Text mit dem Titel La France Libre im Umlauf. Stammt er von Ihnen? Ja. Maître de Moulin, verraten Sie mir Ihre politische Gesinnung. In einem Wort. Republikanisch. Ich glaube an die Monarchie. Ich brauche Sie. Ich habe vor, durch Sie mein Glück zu machen. Übrigens sehe ich das richtig, dass Sie sich von Orléans bezahlen lassen? Nein, sehr gut. Man muss leben. Und wenn es sich irgendwie einrichten lässt, auf Kosten anderer. Ihr Pamphlet wird erscheinen, nächsten Monat, spätestens übernächsten. Sind Sie verheiratet? Nein, aber gewissermaßen verlobt. Verlobt? Hat sie Geld? Ziemlich viel. Sie wachsen mir mit jedem Eingeständnis mehr ans Herz. Ich denke, Sie ziehen besser hier ein. Zumindest, nein, doch. Zumindest, wenn Sie in Versailles sind. Ich glaube nicht, dass man Sie frei herumlaufen lassen sollte. Wissen Sie, Camille, Sie fragen sich vielleicht, was Sie hier machen. Aber ich frage mich bei mir ganz das Gleiche. Hier zu sein in Versailles und täglich darauf zu warten, dass ich zum König bestellt werde und das Kraft meiner Schrift, meiner Reden, der Unterstützung, die ich im Volk genieße, dass ich endlich die mir bestimmte Rolle in diesem Königreich spielen darf. Denn der König muss ja nach mir schicken, nicht wahr? Nachdem all die alten Rezepte versagt haben. Ich denke schon. Aber Sie müssen ihm ganz klar zeigen, was für ein gefährlicher Gegner Sie sein können. Haben Sie je versucht, sich umzubringen? Der Gedanke kommt mir zuweilen. Es ist eine einzige Farce. Ich hoffe, Sie haben einen flotten Spruch auf den Lippen, wenn Sie wegen Hochverrats angeklagt werden. Ja, ganz meine Erfahrung. Es erscheint als eine Option. Die Leute sagen ja gern, sie bereuen nichts. Sie prahlen damit, aber ich bereue. Ich bereue vieles. Meine Schulden, die täglich anwachsen. Die Frauen, die ich entehrt und dann fallen gelassen habe. Meine eigene Natur, die ich nicht zügeln kann. Die zu zügeln, die ich nie gelernt habe. Die es nie gelernt hat, den rechten Moment abzuwarten. Doch, der Tod ist mir durchaus schon als Atempause erschienen. Als Erlösung von mir selbst. Aber ich war ein Tor. Jetzt will ich leben, damit... Damit was? Damit ich Ihnen da die Hölle heiß machen kann. Wie denkt ihr über den Podcast? Meldet euch einfach unter brueder@wdr.de oder gebt uns eine Bewertung, wo das geht. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch. Weit entfernt in einer anderen Zeit liegt eine Welt, in der Magie alles durchdringt. Erdsee, ein Reich einst durch Frieden verbunden, doch nun durch Krieg und Hass geprägt. Sie sind da. Dann wollen wir die Dreckskerle empfangen! Doch es gibt Hoffnung. Der junge Magier Gaed und die geheimnisvolle Hohepriesterin Thenar tragen den Ring mit sich, der wieder Frieden bringen soll. Warum müssen wir nach Havnor fahren? Um den Ring hinzubringen. Um ihn an die inneren Inseln zurückzugeben. Ihn und die Friedensrune darin. Werden die beiden im Kampf gegen Drachen, dunkle Magie und die Geister ihrer Vergangenheit bestehen? Es war ein mächtiger Zauber. Ich habe bis auf die andere Seite der Insel gefühlt, wie sich das Gleichgewicht der Welt verschoben hat. Kommt mit nach Erdsee. Erlebt die fantastische Welt als 360-Grad-Kopfkino mit 3D-Audio für eure Kopfhörer. Hört rein und abonniert den Hörspiel-Podcast Erdsee in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.